Markus Kapitel 6. Und er ging aus von dannen und kam in sein Vaterland, und seine Jünger folgten ihm nach. Und da der Sabbat kam, hub er an zu lehren in ihrer Schule. Und viele, die es hörten, verwunderten sich seiner Lehre und sprachen: Woher kommt dem solches? Und was für Weisheit ist's, die ihm gegeben ist, und solche Taten, die durch seine Hände geschehen? Ist er nicht der Zimmermann, Marias Sohn, und der Bruder des Jakobus und Joses und Judas und Simon? Sind nicht auch seine Schwestern all hie bei uns? Und sie ärgerten sich an ihm. Jesus aber sprach zu ihnen: Ein Prophet gilt nirgend weniger denn im Vaterland und daheim bei den Seinen. Und er konnte allda nicht eine einzige Tat tun, ohne wenig Siechen legte er die Hände auf und heilete sie. Und er verwunderte sich ihres Unglaubens. Und er ging umher in die Flecken im Kreis und lehrete. Und er berief die Zwölfe und hub an und sandte sie je zween und zween und gab ihnen Macht über die unsauberen Geister und gebot ihnen, dass sie nichts bei sich trügen auf dem Wege, denn allein einen Stab, keine Tasche, kein Brot, kein Geld im Gürtel, sondern wären geschuert und dass sie nicht zween Röcke anzögen, und sprach zu ihnen: Wo ihr in ein Haus gehen werdet, da bleibet innen, bis ihr von dannen zieht. Und welche euch nicht aufnehmen noch hören, da gehet von dannen heraus und schüttelt den Staub ab von euren Füßen zu einem Zeugnis über sie. Ich sage euch, wahrlich, es wird Sodom und Gomorra am jüngsten Gerichte erträglicher ergehen denn solcher Stadt. Und sie gingen aus und predigten, man sollte Buße tun. Und trieben viele Teufel aus und salbeten viele Sieche mit Öl und machten sie gesund. Und es kam vor den König Herodes, denn sein Name war nun bekannt. Und er sprach: Johannes der Täufer ist von den Toten auferstanden, darum tut er solche Taten. Etliche aber sprachen: Er ist Elia. Etliche aber: Er ist ein Prophet oder einer von den Propheten. Da es aber Herodes hörete, sprach er: Es ist Johannes, den ich enthauptet habe, der ist von den Toten auferstanden. Er aber, Herodes, hatte ausgesandt und Johannes gegriffen und ins Gefängnis gelegt, um der Herodias willen, seines Bruders Philippus Weib, denn er hatte sie gefreiet. Johannes aber sprach zu Herodes: Es ist nicht recht, dass du deines Bruders Weib habest. Herodias aber stellete ihm nach und wollte ihn töten und konnte nicht. Herodes aber fürchtete Johannes, denn er wusste, dass er ein frommer und heiliger Mann war, und verwahrete ihn und gehorchte ihm in vielen Sachen und hörete ihn gerne. Und es kam ein gelegener Tag, dass Herodes auf seinen Jahrestag ein Abendmahl gab den Obersten und Hauptleuten und Vornehmsten in Galiläa. Da trat hinein die Tochter der Herodias und tanzete, und gefiel wohl dem Herodes und denen, die am Tisch saßen. Da sprach der König zum Mägdlein: Bitte von mir, was du willst, ich will's dir geben, und schwur ihr einen Eid: Was du wirst von mir bitten, will ich dir geben, bis an die Hälfte meines Königreichs. Sie ging hinaus und sprach zu ihrer Mutter: Was soll ich bitten? Die sprach: Das Haupt Johannes des Täufers. Und sie ging bald hinein mit Eile zum Könige, bat und sprach: Ich will, dass du mir gebest, jetzt sobald auf einer Schüssel, das Haupt Johannes des Täufers. Der König ward betrübt, doch um des Eides willen und derer, die am Tische saßen, wollte er sie nicht lassen, eine Fehlbitte tun. Und bald schickte hin der König den Henker und hieß sein Haupt herbringen. Der ging hin und enthauptete ihn im Gefängnis und trug her sein Haupt auf einer Schüssel und gab's dem Mägdlein, und das Mägdlein gab's ihrer Mutter. Und da das seine Jünger hörten, kamen sie und nahmen seinen Leib und legten ihn in ein Grab. Und die Apostel kamen zu Jesu zusammen und verkündigten ihm das alles, was sie getan und gelehret hatten. Und er sprach zu ihnen: Lasset uns besonders in eine Wüste gehen und ruhet ein wenig. Denn ihrer war viel, die ab und zu gingen und hatten nicht Zeit genug zu essen. Und er fuhr da in einem Schiff zu einer Wüste besonders. Und das Volk sah sie wegfahren, und viele kannten ihn und liefen da selbst hin miteinander zu Fuß aus allen Städten und kamen ihnen zuvor und kamen zu ihm. Und Jesus ging heraus und sah das große Volk, und es jammerte ihn derselben, denn sie waren wie die Schafe, die keinen Hirten haben, und fing an eine lange Predigt. Da nun der Tag fast dahin war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen: Es ist Wüste hie, und der Tag ist nun dahin. lass sie von dir, dass sie hingehen umher in die Dörfer und Märkte und kaufen sich Brot, denn sie haben nichts zu essen. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, gebet ihr ihnen zu essen. Und sie sprachen zu ihm, sollen wir denn hingehen und 200 Pfennig wert Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Er aber sprach zu ihnen, wie viel Brote habt ihr? Gehet hin und sehet. Und da sie es erkundet hatten, sprachen sie, 5 und 10 Fische. Und er gebot ihnen, dass sie sich alle lagerten bei Tischen voll auf das grüne Gras. Und sie setzten sich nach Schichten, je 100 und 100, 50 und 50. Und er nahm die 5 Brote und 10 Fische und sah auf gen Himmel und dankete und brach die Brote und gab sie den Jüngern, dass sie ihnen vorlegten. Und die 10 Fische teilete er unter sie alle. Und sie aßen alle und wurden satt. Und sie huben auf die Brocken 12 Körbe voll und von den Fischen. Und die da gegessen hatten, der waren 5000 Mann. Und alsbald trieb er seine Jünger, dass sie in das Schiff treten und vor ihm hinüberführen gen Bethsaida, bis er das Volk von sich ließe. Und da er sie von sich geschafft hatte, ging er hin auf einen Berg zu beten. Und am Abend war das Schiff mitten auf dem Meer und er auf dem Lande alleine. Und er sah, dass sie Not litten im Rudern, denn der Wind war ihnen entgegen. Und um die 4. Wache der Nacht kam er zu ihnen und wandelte auf dem Meer. Und er wollte vor ihnen übergehen. Und da sie ihn sahen auf dem Meer wandeln, meinten sie, es wäre ein Gespenst und schrien. Denn sie sahen ihn alle und erschraken. Aber alsbald redete er mit ihnen und sprach zu ihnen, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Und trat zu ihnen ins Schiff, und der Wind legte sich. Und sie entsetzten sich und verwunderten sich über die Maßen. Denn sie waren nichts verständiger worden über den Broten. Und ihr Herz war erstarret. Und da sie hinübergefahren waren, kamen sie in das Land Genezareth und fuhren an. Und da sie aus dem Schiff traten, alsbald kannten sie ihn, und liefen alle in die umliegenden Länder und huben an, die Kranken umherzuführen auf Betten, wo sie hörten, dass er war. Und wo er in die Märkte oder Städte oder Dörfer einging, da legten sie die Kranken auf den Markt und baten ihn, dass sie nur den Saum seines Kleides anrühren möchten. Und alle, die ihn anrührten, wurden gesund.